Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Dicken Engel mit Alex, Christos und Carsten bis jetzt. Guten Abend. Wir wollen ein bisschen Nachlese betreiben zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und einen kleinen Ausblick auf die Bundestagswahl wagen. Ja, und da fangen wir doch am besten gleich mal mit Christos an. Christos, was gibt es von deinem Standpunkt aus denn noch so zu erzählen zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen? Ja, zum einen haben sich die Piraten in NRW sehr ins Zeug gelegt. Sie haben meiner Ansicht nach gut gearbeitet, sind medial relativ gut vorgekommen, sei es jetzt im WDR, wo Marsching war, wo es halt einige Sachen gab, die positiv gelaufen sind. Das Ergebnis, ja. Das Ergebnis brauche ich nicht zu kommentieren. Ich gehe mal davon aus, das ist jedem bewusst, das ist alles andere als toll war. Und nicht das, was wir erhofft oder erwartet haben. Reicht dir das oder soll ich da jetzt noch weiter ausführen? Nö, lass die anderen auch mal. Alex? Ich bin noch am Arbeiten. Sorry, ich brauche noch einen Moment. Na dann, Carsten. Oh, wenn der Alex da das Hemd noch nicht anhat, guten Abend erstmal. Ja, Landtagswahl NRW, ich bin kein Analyst, ich kann mir und will mir da auch kein Urteil erlauben, wer da gegen wen, wie gut und wo vielleicht falsch gearbeitet hat, das weiß ich nicht. Ich habe gesehen, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr aktiv waren, aber es ist ja nicht die erste Landtagswahl, die einen derartigen Ausgang genommen hat. Von daher denke ich mal, liegt es nicht unbedingt immer nur an den Menschen vor Ort, sondern es liegt vielleicht einfach daran, dass wir unsere Themen nicht verkauft bekommen, die durchaus aber ihre Wertigkeit haben, wenn ich mir die Nachrichten so anschaue und mal Heise durchblättere oder Netzpolitik oder Golem oder Telepolis oder sonst wo. Das ist ja in großem Maße inzwischen tagtäglich, dass Gesetze durchgewunken werden, wo meine oder unsere, also auch eure Daten, in einen Gebrauch kommen, das ist mir so früher nie in den Kopf gekommen. Die werden verwendet für Dinge, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Erschrocken bin ich allerdings über die Landtagswahl in NRW, dass wir es tatsächlich nicht geschafft haben, diese 1%-Hürde zu nehmen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mitgerechnet. Also Schleswig-Holstein mit 1,2%, NRW mit unter 1%, das war schon ein harter Tobak. Da musste ich auch lange dran knabbern, muss ich gestehen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Das ging mir ähnlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch sehr, sehr traurig für die Piraten in Nordrhein-Westfalen, weil die wirklich unheimlich geackert hatten und irgendwo auch von den Infoständen, von den Gesprächen mit den Leuten her, wohl doch das Gefühl hatten, dass ein etwas besseres Ergebnis zu erwarten wäre. Das ist unglaublich traurig und ich bin ehrlich gesagt von daher auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schüchtern, ich da jetzt großartig Analyse betreiben zu wollen, weil ich glaube, da muss immer noch ganz schön verdaut werden. Alex. Ja, guten Abend und sorry, aber die Arbeit gut nicht. Ja, NRW. Was soll ich dazu sagen? Das Ergebnis ist enttäuschend. Ich weiß, wie die Menschen dort sich fühlen, weil das war bei uns im Bremerhaven nicht anders. Wir haben 2011 geackert wie die Blöden. Wir haben 2015 nochmal zugelegt an Arbeit und trotzdem ein eher, gemessen an dem Aufwand, den wir betrieben haben, eher mageres Ergebnis eingefahren. Wir haben zwar bei den Wahlen 2015 nochmal zulegen können, auf fast 3% insgesamt, trotz der widrigen Umstände. Aber es hat eben gezeigt, dass gute Arbeit alleine eben nicht reicht und ein gutes Programm alleine auch nicht. Das heißt, um eine Wahl zu gewinnen, gehört mehr oder gehört etwas anderes als nur ein gutes Programm, aus unserer Sicht gutes Programm, unsere Themen oder eben viel zu ackern, viel zu arbeiten. Was ich aber auch immer gesagt habe. Ja, danke schön. Ich habe eine Wortmeldung von Christos. Ich habe mit dem ehemaligen parlamentarischen Geschäftsführer, also Grampi, kommuniziert. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir auf der Marina, die in ein paar Wochen stattfindet, also im Juni, in Kassel, einen Slot anbieten werden. Oder auch mit den jeweiligen Polgefs, die da anwesend sein werden. Und wir werden in dem Kreis der politischen Geschäftsführer, und wer da noch dazu stoßen mag, dann dort eine Ausarbeitung intern dieser Ergebnisse und wie wir eventuellerweise besser nach vorne kommen könnten, auch machen. Ja, das ist allein schon mal sehr schön, weil ich denke schon, dass wir da recht intensiv dran gehen sollten. So, ich habe zwei Leute am Saalmikro zu stehen. Das ist einmal Michael Berndt und einmal Bastian. Michael war, glaube ich, zuerst da. Nein, Bastian war zuerst und das möchte ich ihm auch nicht nehmen. Ja, dann geben wir ihm das auch. Ihr gebt mir was, das ist sehr schön. Schönen guten Abend. Also ich konstatiere mal, die Infostände laufen gut, Social Media läuft gut, alles läuft gut. Unsere Bubble sagt uns, ja, 5% ist das Mindeste, was wir erreichen können. Alles ist super. Wo könnte es dran liegen, dass das dann doch nicht so funktioniert? Weil wir nämlich nur in unserer Bubble unterwegs sind. Vielleicht haben wir jemals eine ernst gemacht, gemeinte, ordentliche Analyse gemacht. Wer ist denn unsere Zielgruppe? Wie erreichen wir die Zielgruppe? Gar nicht so unwichtig. Mit welchen Dingen, gar nicht mal Inhalte, mit welchen Dingen. Ich erinnere mich an die letzte Marina Kassel. Da gab es nämlich eine spannende Diskussion drüber, was so diese Blauen machen. Ne? Und da kam ich, also der Grampi hat das, glaube ich, gemacht, kam ich relativ schnell auf ein Ergebnis. Ja, das ist Propaganda. Wir müssen uns nicht auf das Niveau herabbegeben, aber wir müssen das tun. Wir müssen Propaganda machen für uns. Wir müssen tatsächlich gucken, wen erreichen wir mit welchen Mitteln. Und ich denke, das ist in allen Fällen nicht wirklich geschehen. Wir fühlen uns eigentlich auch an Ständen sehr gut. Ich bin selber mal hin und wieder da, man glaubt es nicht. Also da ist die Stimmung insgesamt ist aufmunternd, aber das ist nicht der Hintergrund. Und was ich ernsthaft überall vermisse, ist das Backoffice und wie wir Medien gezielt erreichen können, wie wir die Medien steuern können, wie wir Medienbeiträge zuliefern können, das fehlt, weil wir die Ressourcen nicht haben oder weil wir sie nicht haben wollten. Ich weiß es nicht, aber wir brauchen ohne diese Ressourcen geht das nicht. Das andere machen dann uns vor, dann auch kleinen Parteien machen uns das vor, wie sie mit irgendwelchen Blödsinn in die Medien kommen. Und ich glaube, da müssen wir komplett umdenken. Wir müssen die Ressourcen nicht ins Plakat stecken oder andere teure Dinge, sondern wir müssen Ressourcen in unser Backoffice stecken, dass der Laden da läuft. Vielleicht kann ja einer von unseren Anwesenden vorstellen, was zu sagen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, möchte jemand von euch was dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Bastian hat in Teilen recht. Eine Analyse hat es sicherlich gegeben im Vorfeld der letzten Marina mal. Ob die, also ich habe im Vorfeld ja schon gesagt, ich bin kein Analyst, ich muss mit dem leben, was man mir gibt. Ich kann aber nur das wiedergeben, was ich selber auch erlebe, so wie Bastian das auch erlebt hat. Aber wenn wir nicht offensiv nach außen gehen und auch mal ganz klar zeigen, wer denn für uns kandidiert, also wer unsere Kandidaten sind, diese Geschichte mit Themen statt Köpfe hat ja mehrfach schon bewiesen, dass sie nicht funktioniert. Das ist meiner Ansicht nach der falsche Weg, wenn man das, wie hat Bastian das eben genannt, das Backoffice, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich mir darunter so nur so vorstellen soll. Womit er recht hat, ist, wir müssen unsere Bubble verlassen, ganz klar. Es bringt nichts, wenn wir zusammensitzen und uns gegenseitig beklatschen, wie toll unsere Politik ist, sondern wir müssen unsere Politik an den Mann und die Frau bringen, die uns wählen soll. Und da fangen die Schwierigkeiten an. Aber ich denke, wir haben im Moment auch noch ganz andere Schwierigkeiten, wenn wir sagen, wir wollen zu einer Bundestagswahl antreten, für die wir in manchen Bundesländern 2000 Unterstützerunterschriften brauchen, die bislang im Ansatz noch nicht erreicht sind. Wir müssen zusehen, dass wir uns intern wieder motivieren, damit diese To-Dos erledigt werden. Das kann kein Kreisvorstand machen, das kann kein Polgef machen, das kann auch kein Bundesvorsitzender machen. Das muss diese Partei in Gesamtheit erledigen. Und da ist noch ein ganz, ganz großes To-Do. Also die interne Motivation, denn unsere Sache ist noch nicht erledigt. Unsere Punkte sind nicht umgesetzt, unsere Politik noch gemacht werden. Und ganz klar, wir müssen nach außen treten, auch mit Plakaten und allem drum und dran. Logisch, weil wenn niemand weiß, wen er wählen soll, dann wird er das Kreuz auch nicht machen. Es ist keine Kommunalwahl, es ist eine Bundestagswahl mit ganz anderen Reichweiten. Ja, vielen Dank. Michael. Ja, ganz kurz. Ich sammle ja im Moment selbst Unterstützerunterschriften. Und mehr als einmal habe ich gemerkt, dass der normale Bürger, der sich für uns interessiert, immer noch im Kopf hat, wir sind eine zerstrittene Partei. So wird dem einen oder anderen sicherlich auch begegnen. Das nur so als Info. Und ich meine, wir haben wirklich jetzt mehrere Jahre immer wieder versucht, selbst zu analysieren, warum gibt es aus unserer Sicht schlechte Wahlergebnisse. Das ist ein Trend seit 2012. Ich fürchte, wir kommen nicht auf die Lösung, sondern wir brauchen wirklich Informationen von außen. Es gibt ja mit Sicherheit außerhalb der Partei Leute, die wissen, wie es läuft. Und schade, dass Pascal jetzt nicht da ist. Der ist ja so ein Erster, der uns ja gewogen ist, aber den Blick von außen hat. Wir brauchen die Information von außen. Wir werden ja, bei der Marina Kassel werden wir das nicht selbst herausfinden. Wir haben es jahrelang nicht herausgefunden. Dazu möchte ich antworten, dass es von einigen Fraktionen, Michael, Analysen von Agenturen gab, die genau das wieder gespielt haben. Es gab eine Analyse, glaube ich, von NRW, die beinhaltete, wer wählt uns überhaupt und was, warum sie uns gewählt haben. Aber da müsste man, ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht, ob man die benutzen kann. Die Analyse. Also, wenn ich da nochmal einhaken darf. Ich bin jetzt auch nicht der Analyst, aber was mich damals 2011 zum Piraten bewogen hat, das war ganz klar. Ich wollte die etablierten Parteien nicht wählen und wollte, es war die erste Alternative, die eine reelle Chance hatte und die nicht auf dem rechten Flügel stand. Das war damals meine Beweggründe, die Piraten zu wählen und denen die Chance zu geben. Und unsere Zielgruppen oder die Zielgruppe, die uns wählt, die sind eh bei uns, die wählen uns sowieso. Ich glaube, die machen auch nicht das Gros der Stimmen aus, sondern das sind die, die uns eh gewählt haben. Sondern wir müssen gucken, wir waren damals, so habe ich uns wahrgenommen, eine Protestpartei. Eine der vielen Protestparteien, aber eine der ersten, die eben nicht rechts standen. Und das hat uns viele Wähler beschert. Und diese Wähler sind jetzt auf andere Protestparteien umgeschwenkt, mehr oder weniger, oder wieder zu den Etablierten zurückgegangen. Das ist das Problem. Weil wir eben in unserer Filterbubble hängen und weil wir eben geglaubt haben, okay, wenn wir jetzt in den Parlamenten sind und gute Arbeit leisten, dann wird das schon honoriert. Nein, wird es nicht. Und es ist ein Fehler war meiner Meinung nach, den haben wir alle gemacht, egal in welchem Landesverband oder Kreisverband, zumindest auch wir in Bremerhaven, glaube ich, dass wir in der heißen Wahlkampfphase wieder angefangen haben, nach außen zu trommeln aus unserer Filterblase hinaus. Und das reicht eben nicht. Wir dürfen nicht nur während der Wahlkampfphasen aus unserer Filterbubble herausblasen, sondern wir müssen das die ganze Zeit machen. Wir müssen nicht die ganze Zeit so einen Wahlkampf betreiben mit Infoständen wie jetzt in der heißen Wahlkampfphase, aber wir müssen die ganze Zeit nach außen präsent sein. Und da taucht das nächste Problem auf, es ist egal, wie gut wir arbeiten. Wenn die etablierten Medien, sprich die gängigen Newspaper, nicht über uns berichten wollen, berichten sie nicht über uns. Genau das ist wieder passiert. Nordrhein-Westfalen wurde in den Umfragen totgeschwiegen, sie wurden in der Presse totgeschwiegen, Schleswig-Holstein genau das Gleiche, obwohl sie durchgehend gute Arbeit geleistet haben. Das ist ein Problem, darüber sollten wir nachdenken. Ja, prinzipiell gesehen, so über die Legislaturperiode hinweg, kam natürlich relativ wenig. So während jetzt des Wahlkampfs kam ziemlich viel. Was mich eigentlich an der Berichterstattung da gestört hat, war tatsächlich dieses, oh, die Piraten, die haben ja so tolle Arbeit geleistet, die sind ja so super. Das ist alles ganz, ganz toll gewesen. Schade, dass sie nicht mehr reinkommen. Also dieses permanente Frame setzen, die haben keine Chance. Das fand ich dann ein bisschen nervig. Das jetzt einfach nur noch mal dazu. Und dann geht's mit Fullerin weiter. Wenn man so wenig Erfolg hat, wie wir das jetzt hatten, dann kann das nicht nur am Wahlkampf liegen, sondern das muss also der Werbung, sondern es muss auch an dem Produkt liegen. Und da sage ich mal, 2011 haben wir in Talkshows prominente Piraten was davon erzählen lassen, dass wir Politik übers Internet machen, dass wir Liquid Democracy machen, dass wir tolle Online-Tools haben und ich habe damals schon die Haare gerauft, weil wir das alles eben nicht haben. Wir haben keine Plattform zur Meinungsbildung, wir haben keine Plattform, um intern mal was zu diskutieren. Wir müssen das extern bei Twitter oder über private Blogs machen. Wir haben das, was wir angekündigt haben an zugesicherten Eigenschaften, nicht geliefert. Und wir haben es 5 Jahre lang nicht geliefert. Die NRW-Fraktion ist im März nach fast 5 Jahren mit einer Beteiligungsplattform rübergekommen. Das ist natürlich 2 Monate vor der Wahl zu spät. Und wir müssen mal gucken, dass wir mal durchschauen, was haben wir dem Wähler versprochen, was für eine Partei sind wir, wie machen wir das mit der Transparenz, leben wir das vor, und dann muss man selbstkritisch fragen, tun wir das? Und da muss ich sagen, im Moment tun wir das nicht. Und das macht uns ziemlich unglaubwürdig. Und damit erwischen wir dann nur noch die, die uns vielleicht ein Potenzial zutrauen. Dankeschön. Möchtet ihr dazu was sagen oder soll ich einfach weitergehen? Ich würde gerne was dazu sagen. Dann sag doch was dazu. Jawohl. Also, ja, unsere Piraten, unsere Stammwähler, die legen viel Wert auf diese Online-Plattform, diese Beteiligungstools. Nochmal, das ist aber nicht das Gros der Wähler. Das Gros der Wähler möchte einfach Antworten haben oder unsere Antworten auf die aktuellen Fragen, die gerade die Gesellschaft bewegen. Das ist das Problem. Und die haben nicht gegeben. Wir haben versucht, unsere Themen, Digitalisierung etc. beizutreten, an den Mann zu bringen, während in der Bevölkerung ganz andere Themen präsent waren. Das macht einen sowas wie ein bisschen weltfremd. Das heißt, wir reden als Piraten über Dinge, die am Großteil der Bevölkerung gerade vorbeigehen, die ganz andere Fragen stellen. Wenn wir auf die Fragen, die die Bevölkerung stellen, keine Antworten geben, dann werden wir nicht gewählt. Beteiligungstool hin, Beteiligungstool her. Wir sind dabei, die Bürgerbeteiligung in Bremerhaven auszubauen. Wir haben schon viele, viele gute Instrumente. Und dann schaut man, wie viele Bürger sich tatsächlich beteiligen. Das ist ein Minimum. Das ist wirklich ein Minimum. Das ist gut. Der Großteil möchte sich gar nicht weitergehen beteiligen. Die möchten eine Partei wählen, die ihre Belange umsetzt, ohne großartig mitreden zu müssen. Das heißt, dieses Online-Tut, daran wird es nicht gescheitert sein, dass es nicht gewählt wurde. Dankeschön, Alex. Darf ich auch was sagen? Aber ja. Ja, also ich finde das Entschuldigung, nein. Wir haben eine Redeliste, du bist da noch relativ weit hinten. Entschuldigung, ich hatte mich da verhört, ich dachte, es wäre irgendwie Christoph. Entschuldigung, Paul. Als nächsten haben wir den fairen Pirat. Danke. Also erstmal zu dem Thema Unterschriften sammeln. Wir haben am vergangenen Samstag den Japan-Tag in Düsseldorf gehabt. Da haben wir sehr gut Unterschriften gesammelt, sowohl an dem Infostand wie auch eben direkt mit rumlaufen mit den Gruppen, die hier und da rumsaßen. Ich habe da selber auch fleißig mitgemacht. Und was ich lange nicht erlebt habe, dass ich bei fast jeder Gruppe, bei der ich gefragt habe, erreicht habe, dass alle 3 oder 4 unterschrieben haben und nicht nur einer und die anderen sozusagen die Nase gerümpft haben, wie das in Rheinland-Pfalz damals der Fall war. Also es geht durchaus. Wir haben über 150 Unterschriften da innerhalb von 3, 4, 5 Stunden gesammelt und sozusagen man hat schon wieder so gemerkt, wie man es hinkriegt. Also das von daher, also würde ich auch wirklich Mut machen und insbesondere Faktor, wenn die Direktkandidaten gewählt sind. Jeder der Direktkandidaten muss ja 200 Unterschriften zusammenkriegen. Und in NRW, wenn wir alle 64 besetzt kriegen, sind das über 12.000 Unterschriften und 2.000 müssen für die Landesliste dabei abfallen. Das ist also, ich sag mal, ja, zumindest in NRW ist das absolut, muss gemacht werden, ist aber nichts, wo wir Angst vor haben. In anderen Bundesländern ist das bestimmt schwieriger. Dann zweite Sache, was bei dem NRW-Wahlkampf extrem deutlich wurde. Wir haben zu wenig und viel zu spät in den Dingen, wo wir es dann ein bisschen gemacht haben, diese Zweitstimmen-Thematik angesprochen und deutlich gemacht. Und das bedeutet, dass bei den Zweitstimmen-Logik eben die Leute sozusagen nicht gewusst haben, dass das für uns jetzt eine relevante Rolle spielt, im Sinne eben auch der Möglichkeit, unsere Politik fortsetzen zu können, auch über Geld, was eben der Staat mit dazu gibt. Und ich schlage und empfehle wirklich für den Bundestagswahlkampf auf jede Drucksache, auf jede Geschichte, die ein bisschen umfangreicher als ein Tweet ist, draufzuschreiben: Wir brauchen Zweitstimmen, bitte wählt die Piraten mit der Zweitstimme, weil das dann auch so einen Effekt hat, dass es sozusagen ins Bewusstsein und Unterbewusstsein einsickert und die, die Piraten wählen, wählen dann vielleicht auch automatisch mit Zweitstimme Piraten. Die dritte Sache, diese Pressethematik, ich verfolge das auch seit langem und insbesondere auch im Vergleich zu den USA. Selbst in Deutschland ist es mittlerweile so, dass Tageszeitungen und Presse von maximal 20% der Menschen irgendwie politische Dinge geht, sind es unter 5%. Also da können wir nicht wirklich viel gewinnen. Das ist alles extrem viel Aufwand und es ist frustrierend, wenn man da nicht dabei ist. Aber der Effekt ist minimal und deswegen wirklich Aktionen, Dinge tun, wo wir auffallen und wo wir auch wirklich als andere Kraft wahrgenommen werden und dann kriegen wir auch wieder Stimmen. Ja, vielen Dank. Ich gehe erstmal ein bisschen in der Redeliste weiter. Thomas Ney. Ja, hallo, ich grüße euch. Ich wollte auch noch ganz kurz was zu diesem Mediending sagen. Ich habe das schon mal in anderem Zusammenhang hier gesagt. Ich kann es wirklich nicht mehr hören mit diesem, die Medien haben uns totgeschwiegen und so, dieses Rumgejammer und Rumgeweine. Das bringt uns überhaupt nichts. Medien berichten über Relevantes und wir sind im Augenblick nicht relevant. Das muss man wirklich auch glasklar so sagen und uns auch selber eingestehen. Und da haben wir viel für getan, dass wir irrelevant geworden sind. Und wir waren mal so stark, dass wir die Medien zwingen konnten, über uns zu berichten. Und davon sind wir weit weg und da sollten wir uns mal an die eigene Nase fassen. Das nur dazu. Ansonsten, ich habe gestern Unterschriften gesammelt. In Brandenburg, ein bisschen ländliche Gegend, war so eine gemischte Veranstaltung. Zum einen so eine Seniorenmesse und auf der anderen Seite ein Sportfest mit deutlich jüngerer Beteiligung. Hab da also unterschiedlichste Altersgruppen und durchmischtes Klientel angetroffen und das Feedback, was ich bekommen habe, ist insgesamt, dass eine wahnsinnige Enttäuschung von allen etablierten Parteien ist. Die herrscht davor. Das geht bis in die Linkspartei und Grüne, die da längst als etabliert angesehen werden. Es waren durchaus etliche Leute dabei, die uns früher mal unterstützt haben, die heute aber allesamt rüber sind zur AfD. Da habe ich ganz viele Wähler getroffen, die mir das gesagt haben, quer durch alle Altersgruppen und auch in der Wählerschaft jetzt kein klares Muster erkennbar. Also man würde jetzt nicht sagen, irgendwie alles klar, Prekariat oder so, sondern Leute, die einen adretten Eindruck machen, zum Beispiel ältere Leute, jüngere Leute, Leute, die durchaus auch einfacher in ihren Ausdrucksweisen war, aber es kristallisierte sich eben, wie gesagt, kein klares Bild raus. Das heißt, die ziehen in allen gesellschaftlichen Schichten und zwar nicht nur irgendwie bei den Abgehängten, so wie das gern immer gesagt wird. Das ein Eindruck dazu. Dann habe ich die Leute häufig gefragt, was sie irgendwie an Piraten stört, weil mein Eindruck war, sobald man Piraten sagt, ist man eigentlich aus der Diskussion erstmal raus. Deshalb bin ich irgendwann erstmal nur neutral auf die Leute zugegangen, bin dann aber doch mit einigen ein bisschen ins Gespräch gekommen und da war immer wieder das Feedback, ihr habt euch verzettelt, ihr habt euch mit unwichtigen Dingen beschäftigt, man traut uns keine Änderungen mehr zu. Also häufig war die Frage, ja, sie wollen ja was verändern und so, warum sind sie denn dann bei den Piraten? Und das sind die Sachen, die bei mir so als Kritikpunkte hängen geblieben sind. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, mag jetzt nur durch die geografische Nähe zu Berlin liegen, aber die Berliner Fraktion war da ein heftiges Minus. Also von unseren tollen Fraktionen in Schleswig-Holstein oder sowas wusste dort niemand was in Glienicke. Das ist so direkter Speckgürtel von Berlin. Aber die Fails der Berliner Fraktion waren da ziemlich präsent, auch bei älteren Leuten. Ja, das wollte ich mal so als Impuls mit reingeben. Ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen ein netter Denkanstoß. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Ja, vielen Dank, Thomas. Dann habe ich als Nächsten entweder Thomas Gansko oder Michael Ebner. Ich weiß nicht, wer von euch zuerst draufgekommen ist. Thomas, mach du. Okay, ja, ich habe mich auch mal wieder hierher verortet, seit langer Zeit. Ja, so ein paar Worte zu meinen Vorrednern. Also Alex, wenn du der Meinung bist, man hat uns damals gewählt, weil wir eine nicht rechte Protestpartei waren, dann glaube ich, hast du dich geirrt. Ich verweise immer wieder gerne auf eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ganz klar sagt, 70% haben uns reinweg aus Protest gewählt in 2011, 2012. Und dieser Protest ist weitergezogen, wie man es auch an den Wählerwanderungen dann in der Folge sieht. Von daher ist es eigentlich völlig egal, welche Art von Protest man verkörpert, wenn denn Protest gewählt werden soll. Die Ausrichtung, die interessiert dann tatsächlich nur noch die, die sich näher mit einer Partei beschäftigen. Und das wissen wir nun, ist bei Protestwählern nicht unbedingt der Fall. Auch auf das Prekariat muss man nicht schielen, denn das ist das, was eigentlich sowieso nicht wählen geht. Auch das sagen die Analysen, Ausgänge der letzten Wahlen, dass die 30%, die eben nicht zur Wahl gegangen sind, sich ohnehin nichts mehr von dieser Politik versprechen. Wenn wir etwas machen wollen, wenn wir unsere Leute erreichen wollen, dann müssen wir, und da bin ich der festen Überzeugung, dass ich da gegen Bastian sprechen muss, das machen, was auf der letzten Marienkasse gesagt wurde. Wir müssen sagen, dass wir die einzige Partei sind, die wirklich die persönliche Freiheit in den Vordergrund stellt und danach strebt, dass die größtmöglich erreichbar ist. Und wir haben ja auch die Instrumente dafür. Und auch wenn es der ein oder andere vielleicht nicht gerne hören mag, weil es doch immer noch zu utopisch klingt, dann ist das der Punkt, dass wir nach wie vor das Grundeinkommen als das Mittel zur persönlichen Freiheit hervorstellen müssen. Und das ist ja auch gar nicht so utopisch mehr, wie es vielleicht vor einem halben Jahr noch geklungen hat. Wenn selbst in der Anstalt jetzt schon ein, wenn auch kabarettistisch aufgemachter Bericht darüber war, der alle Argumente genannt hat, die wir auch immer nennen, dann wissen wir doch, dass so langsam in der Mitte der Gesellschaft, der berühmt-berüchtigten, dieses Thema auch angekommen ist. Und das ist eine Karte, die wir, glaube ich, sehr viel stärker spielen müssen, auch weil wir nun in Nordrhein-Westfalen gesehen haben, dass dort die BGE-Partei über 5.000 Stimmen bekommen hat, während wir knapp an den 4.000 gescheitert sind, die wir gebraucht hätten. Also da dürfen wir uns die Butter nun beim besten Willen nicht vom Brot nehmen lassen und wir müssen da ganz stark gegenhalten, was jetzt das Sammeln von Unterstützerunterschriften angeht. Da ist, glaube ich, kein Bundesland wie ein anderes. Nordrhein-Westfalen hat eine Großstadt neben der anderen. Da finden ständig irgendwelche Veranstaltungen statt, wo man dann auch seine Klientel finden kann. Das ist in anderen Flächenländern beim besten Willen nicht so. Hier in Niedersachsen habe ich eine Handvoll größerer Städte und eigentlich findet in schöner Regelmäßigkeit eigentlich auch nur was in Hannover statt. Also so wenigstens ein, zwei Mal im Monat, wo man dann mal sich dazustellen kann und sagen, wie sieht's denn aus, wollt ihr nicht mal wieder. Allerdings ist hier auch die Konkurrenz am größten, also ob es nur die Partei ist, ob es die BGE-Partei ist, ob es dann natürlich die Altbekannten sind, DKP oder MLPD, alles sammelt hier. Und von daher ist es auch nicht unbedingt einfacher als in einem Landstrich, wo relativ wenig los ist. Aber da muss letztendlich jeder sehen, wie er da zurechtkommt. Da kann auch keiner großartig zumindest ja mit guten Ratschlägen Hilfestellung leisten. Denn keiner hier ist zum ersten Mal in einem Wahlkampf und keiner sammelt hier das erste Mal Unterschriften. Und jeder hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, das wären so meine Two Cent zu der ganzen Geschichte. Und ich bin jetzt gespannt, was es kommt und was kommt, wenn wir zum Ausblick auf die BTW gehen, denn da brauchen wir ja letztendlich nur ein 0,5% und das sollten wir doch immer noch hinkriegen, wenn wir denn überall zugelassen werden. Dankeschön, Thomas. Ich habe auf der Liste mit den Wortmeldungen jetzt noch Michael Ebner, den Paul Fullerin, PR02 Bastian und Dave Kay. Danach fangen wir dann mit dem Ausblick auf die Bundestagswahl an. Michael, bitte. Für die derzeitige Situation gibt es die verschiedensten Gründe. Alle Analysen, die so diesen einen Punkt, woran wir im Moment zu arbeiten haben, versuchen heraus zu kristallisieren, springen zumindest zu kurz. Was wir derzeit erleben, ist der Normalzustand einer kleinen Partei. Das Verwunderliche ist nicht, dass wir jetzt im Moment nicht gewählt werden. Das Verwunderliche ist, dass wir überhaupt jemals über 5% gekommen sind, so als Nischenthemenpartei. Was da die Hauptursache war, ist, dass wir mal massiv gehypt worden sind, dass wir ein Protestpotenzial ausnutzen konnten. Das können wir im Moment nicht aus Grund unserer thematischen Schwerpunktsetzung. Wir können halt nicht glaubhaft eine Ausländer-Raus-Politik propagieren. Wir wollen es auch gleich überhaupt nicht. Von daher können wir das Protestpotenzial im Moment nicht abgreifen. Und von daher müssen wir jetzt einfach auch ein bisschen Geduld haben, bis so die nächsten Sauen durchs Dorf getrieben werden. Vielleicht ist da mal wieder ein Thema dabei, wo wir glaubhaft wieder dieses Potenzial ansprechen können. Es gibt aber auch einen Haufen interne Gründe. Das sind jetzt nicht Gründe, wieso wir nicht mehr auf 7-8% kommen. Das sind aber Gründe, wieso wir bei 1% statt bei 2% oder in Stadtstaaten vielleicht bei 3% dann sind. Das eine ist unser Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, wir haben uns verzettelt. Die Leute, die uns die Hoffnung in uns gesetzt haben, wollten eine andere Politik, wollten zum Beispiel auch ein Grundeinkommen, aber haben wahrscheinlich von Weltraumaufzug noch nie was gehört. Und wir haben ja auch viele andere thematische, programmatische Irrungen gehabt. Und wir sind auch nicht glaubwürdig mit dem, was wir versprochen haben, mit Beteiligung. Wir haben versprochen, wir haben nicht geliefert. Das ist, wie vorhin schon richtig gesagt worden ist, sicher nicht der Grund, wieso wir nicht mehr bei 7-8% stehen. Aber das trägt mit dazu bei, dass wir im Moment eher bei 1 statt bei 2% stehen, wo wir im Prinzip stehen könnten. Ja, wir sind, glaube ich, auch nicht glaubhaft im Thema Datenschutz, aber das kriegen die da draußen Gott sei Dank noch nicht so ganz mit. So, wir bei den internen Gründen gehört auch dazu, dass alles auch immer viel zu spät angegangen wird, dass viele Dinge auch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Wir haben also intern durchaus auch noch kräftig Hausaufgaben zu machen, und was ich im Moment auch vermisse, ist eine strategische Schwerpunktsetzung. Wir tun immer mit Volldampf, gehen wir in alle sich bietenden Wahlen rein und verschleißen da unsere Leute, statt zu schauen, wo können wir was gewinnen und da dann entsprechende Schwerpunkte setzen. Dankeschön, habe fertig. Ich danke dir, Michael. Ja, Paul. Ich habe eine Nachfrage an Michael Ebner. Gut, Michael? Ja. Du hast einen letzten Satz, und wir beide kennen uns ja seit ein paar Jahren. Mir geht's darum, der letzte Satz interessiert mich. Wie stellst du dir das vor mit den Schwerpunkten der Wahlen oder der Leute einsetzen? Zunächst braucht man eine Strukturänderung, weil solange jeder Landesverband das selber entscheidet, ist natürlich die eigene Landtagswahl immer das Wichtigste. Dann kommt vielleicht irgendwann die Bundestagswahl und dann ganz nach hinten die Europawahl. Das muss erstens mal zentraler gesteuert werden, wenn man das in dieser Partei überhaupt hinkriegt. Und dann müsste einfach durch wie auch immer geartete Mehrheitsentscheidung müssten Wahlen ausgesucht werden, wo wir Chancen haben. Und dort müsste man mit Schmackes dann alle verfügbaren Ressourcen einsetzen. Das heißt im Umkehrschluss, andere Wahlen müssen wir sagen, okay, gehen wir zumindest nicht mit Volldampf rein. Ich würde sogar bis dahin gehen zu sagen, bei manchen Wahlen müssen wir auch nicht unbedingt antreten. Ich weiß, das haben andere eine andere Meinung. Die sei ihnen auch zugestanden. Aber vielleicht kann man sich zumindest auf die Kompromisslinie einigen, dass man sagt, bei manchen Wahlen haben wir so erkennbar wenig zu erwarten. Da gehen wir halt nur mit geringeren Ressourcen rein und stellen uns dafür für andere Wahlen, wo wir jetzt mehr erwarten können, stellen wir uns besser auf. Jo, danke schön. Gut, Paul. Ja, also ich versuche es mal wieder hier irgendwie auch kurz knackig rüberzubringen. Also ich habe erstmal Respekt vor den Meinungen von Dave K. Fulleren und da war ja auch noch der andere Pirat, den ich jetzt nicht mehr auf dem Radar habe. Die haben ja hier sehr, sehr gute Kommentare abgegeben, warum die Partei so ja nicht wahrgenommen wird. Ja, und dass man dann eben sagt, okay, unsere eigenen Stärken, die konnten wir gar nicht nach vorne bringen, weil es eben auch ausgebremst worden ist, ne, durch die SG-Presse, durch Bufo und so weiter. Und ich freue mich wirklich hier auch fundamentale Kritik zu hören, wo einige Leute das auch begriffen haben, warum die Partei momentan riesengroße Probleme hat, wahrgenommen zu werden. Also ich habe mich jetzt, ich bin ja Kandidat im nördlichen Rheinland-Pfalz, ne, und beraten lassen und die Leute sagen, wenn du clever bist, sag gar nicht so laut, dass du bei den Piraten bist und dass du von den Piraten als Direktkandidat aufgestellt worden bist. Konzentrier dich auf deine Seite, gib Punkt One, bring da das Beste der Piraten rüber, auch Forum, Mumble und so weiter, kopier das, mach da klare Themen und mit einem sozialen Touch da, wo man sagen kann, aha, der hat eine soziale Linie und da kommt auch Glaubwürdigkeit bei herum. Schön, dass hier Michael, den ich ja ständig kritisiere, wo ich sage, oh, das ist so für mich ein Horrorpirat, wo ich sage, kein Wunder, dass die Partei jetzt auch nicht wahrgenommen wird, da sagt, ja, wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aber genau das ist es ja gerade, Michael, das hättest du ja auch korrigieren können, aber das hast du ja nicht gemacht. Ne? So, und da die Berater Paul, von wir mir, sind die ehrlich gesagt nicht hier, um uns gegenseitig in die Kniekehle zu treten. Ich fände es nett, wenn du dich ein bisschen mäßigen könntest. Gut, okay. Ich bin jetzt auch nur auf der Seite, um zu sagen, was meine Berater gesagt haben. Die sagen, Junge, mach deine Gib.One-Seite, die ist noch schwach genug. Bring da soziale Themen rein und gliedere die eindeutig und weise dann auch Menschen, die du auf der Straße dann ansprichst und so weiter, darauf hin, um zu sagen, hier, da bekommt ihr auch Antworten. Ne? Gerade auch was Wirtschaft und Finanzen betrifft, was hier auch andauernd ausgeklammert worden ist in der Partei, die Produkte, die wir hier haben, sprich auch Grundsatzprogramme und so weiter, die sind ja wirklich okay. Das kann man wunderbar überführen und das, darauf muss man sich stärken. Ne? Aber den Altmedien nachzulaufen, ne, so wie Katascha das vor Tage so gemacht hat, das ist ein großer Fehler. Ja, so wird das eben hier von meinen Beratern, die durchaus im Journalismus, Autorenwesen, ja, und Politwesen schon seit Jahren dementsprechend zugegen sind. Also ich denke, vielleicht auch da mehr Erfahrung haben wie ich. Ja, und da muss ich einfach sagen, die denken nicht so dumm, meine ich. Und das spiegelt sich ja hier auch in einigen Meinungen wieder. Und das finde ich gut. Als allerletztes möchte ich da noch eine Frage stellen, was, glaube ich, auch jetzt ein Hindernisgrund sein könnte, inwiefern einige Altpiraten, die also aus der Partei ausgetreten sind oder sagen, uns interessiert die Partei nicht und so weiter, welchen Einfluss die noch, vielleicht kann da mir eine Antwort geben, welchen Einfluss noch die auf diese Piratenpartei haben. Wie eben Katascha vor Tage in Maybrit Illner, da wurde sie benannt als ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei. Ja, wurde eingeblendet und so weiter. Sie war ja auch bei der Bundesversammlung dabei, um den Bundespräsidenten zu wählen und so. Ja, da sagen Paul, dann auch Leute bei mir schön, vor Ort, es wäre sehr schön, wenn du zum Ende kämst, damit deine Frage auch noch beantwortet werden kann. Ja, Michael hat ja auch eine sehr lange, ausschweifende Rede hier gehalten und so weiter. Also nochmal ganz konkret, inwiefern da noch die Partei, auch der Bufo, auf diese Altparteienmitglieder zählt, um zu sagen, ja, okay, die können ihre Meinung im Namen der Piratenpartei kundtun. Ist das noch so oder wieder was? Frage, das wär's dann. Okay, ich gebe das jetzt einfach mal an Paki. Schönen guten Abend, Paki. Fein, dass du da bist. Da würde ich die Frage jetzt gerade mal an dich geben. Boah, ja, schönen guten Abend. Ich habe ja so eine eigene Geschichte mit Paul. Ich muss nicht sagen, ich habe es ja immer wieder versucht. Ich mag dich auch, Paul. aber... Komm, das ist ja wohl ein Witz. Also nee. Da fängt ja schon die Glaubwürdigkeit an. Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Das Paul, jetzt die Ehrlichkeit. Bitteschön, du bist jetzt nicht dran. Jetzt, pass auf. Paki, du möchtest eine Antwort auf deine Frage. So, und dann benimmst du dich einigermaßen wohlerzogen, bitteschön, und fällst anderen Leuten nicht ins Wort. Pass auf, Paul, was du grundsätzlich nicht verstanden hast, und das geht leider vielen Piraten auch so, ich habe mich für diese Partei entschieden, weil wir ein Forum bieten, auch für Leute, die sich eventuell nicht mögen. Ja, das haben wir in den anderen Parteien, das brauchen wir nicht. Wenn wir in irgendeiner Form weiterkommen, dann müssen wir international eine Zusammenarbeit finden, um diesen Planeten zu retten. So, die Ansage erstmal zuerst. Die zweite Ansage ist die, wenn ich dir Sympathie entgegenbringe, dann bitte ich dich darum, das zu akzeptieren. Ja, das ist einfach menschliches Entgegenkommen, was ich dir anbiete. Wenn du das nicht annimmst, dann ist das dein Problem. Ich habe dir mehrfach gesagt, schreib mich nicht mit Großbuchstaben an, ich kann das nicht leiden. Du hast es ignoriert, ich habe trotzdem noch den Dialog angenommen und ich sorge nicht dafür als Bundesvorstand, dass du nicht mehr in dieses Mumble kommst. Das einfach mal als Angebot. Also bitte respektiere meinen Wunsch und halte dich an diese grundsätzlichen Basis Regeln hier, wie wir miteinander umgehen. Das sind ganz, ganz offene Regeln, die kann jeder mitgestalten. Es ist nicht so, dass wir... Egal, ja, Astrid, ich komme jetzt nicht ins Schwurbeln. Die Frage war eigentlich, inwiefern du der Ansicht bist, dass ehemalige Piraten, wie zum Beispiel Katascha, wie zum Beispiel auch Marina Weißband, noch von außen her einen Einfluss auf die Piratenpartei haben und darauf, wie wir dargestellt werden. Ja, danke. Ich halte das für unglaublich wichtig. Wir sollten auf keinen Fall den Fehler machen, die Verbindungen zu ehemaligen Piraten abzuschneiden. Ich nehme auch Kritiken von sehr ungeliebten Ex-Piraten wahr, sei es Bernd Schlömer, sei es Lauer oder sonst wie. Das ist Teil unserer Geschichte. Wir können unsere Geschichte nicht verneinen. Wir hatten diese Spannung, wir hatten diese Auseinandersetzung und wir haben als Partei es nicht geschafft, solche unglaublich talentierten Leuten, wie immer man zu ihnen stehen mag, in dieser Partei zu halten. Und sie haben ja irgendwas an sich gehabt, dass sie Medien, dass sie Menschen für unsere Ideen begeistert haben. Also sollten wir meiner Meinung nach den Dialog suchen und uns versuchen, im Austausch mit diesen Menschen zu verbessern. Das ist meine Meinung. Darf ich ergänzen dazu? Aber ja. Selbstverständlich werden wir uns mit ehemaligen Mitgliedern unterhalten. Ich unterhalte mich auch mit CDU-Mitgliedern. Ich unterhalte mich auch mit SPD-Mitgliedern. Sowohl im Bundestag oder in anderen Bereichen. Das erweitert den Horizont. Das erweitert die eigene Blase. Es tut manchmal weh, wenn einer von der CDU sagt, den ich namentlich hier nicht nenne, der im Parlament sitzt und sagt, na, schon wieder verkackt, und dann kriegst du eine DM oder was auch immer. Ich werde mir das von niemandem nehmen lassen, irgendjemand darüber zu kommunizieren. Und auch keiner von den Piraten sollte das verhindern oder sollte nicht mit anderen reden. Wir waren irgendwann mal vor Jahren, 2009, war das noch ein Usus, dass wir mit jedem reden. Und das war auch eine unserer Stärken. Ich weiß nicht, was das Problem ist oder wo da ein angeblicher Einfluss von ehemaligen Piraten da ist. Wenn dann Bert Schlömer im Abgeordnetenhaus zum Beispiel sitzt, in Berlin, hat er natürlich mehr Einfluss auf die Presse als manche anderen. Und er wird immer noch wahrgenommen, teilweise als Pirat. Oder hat die Verbindung dazu. Das kann ich nicht verhindern und das kann auch kein anderer verhindern. Okay, danke Christos. So Leute, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde mehr oder weniger über die Vergangenheit geredet. Wir wollten den Ausblick auf die Bundestagswahl noch machen. Eigentlich habe ich noch Fullerin, Danny, Bastian und Dave Kay auf der Redeliste. Nur wenn ich euch jetzt alle lasse, Freunde, dann kommen wir zu dem Ausblick nicht mehr. Von daher bitte ich jetzt sehr um Verständnis dafür, dass ich mit dem Ausblick auf die Bundestagswahl weitermache. Dürft ihr noch was sagen? Wer? Na, Wickbold. Nö. Also ich finde, die Grundlage ist noch gar nicht erarbeitet. Ja, Wiegbold, ich habe Nein gesagt. Ja, genau, deshalb wir macht keiner jetzt, mehr mit. Ihr Deppen. Wir machen jetzt weiter mit dem Ausblick auf die Bundestagswahl. Und Wortmeldungen haben wir im Pad. Vielen Dank. Paggi, erzähl doch einfach mal so den, was jetzt so als nächstes auf uns zukommt. Was wir jetzt für die Bundestagswahl auch besser machen werden. Boah, du gehst die Vollen. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, also mir wäre ganz lieb, ich meine, wir haben 74 Zuhörer, sitzen noch Leute am Saal im Mikrofon und ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der dazu was zu sagen hat. Dass wir das ganze Format heute Abend nicht auf 22 Uhr begrenzen, sondern auf 23 Uhr verlängern. Nein, das werden wir ganz sicherlich nicht tun, jedenfalls nicht mit mir als Moderator, denn bis dahin habe ich keine Zeit. Ich kann bis 22 Uhr moderieren und dann kann ich die Aufnahme stoppen. Danach kann dann gerne noch weiter darüber gesprochen werden, aber dieses Format hat eine Stunde und länger geht es leider nicht. Ist kein Problem. Dann machen wir das so. Dann, das ist wie im Fernsehen hier. Ja, Wiegbold, das tut mir sehr leid. Nee, Paggi, aber prinzipiell gesehen, ich meine, wir haben ja schon so ein bisschen was im Köcher und wir sind ja auch ein bisschen was am Planen. Ich dachte mir, darüber möchtest du vielleicht auch was erzählen. Ja, dafür reichen nur keine 14 Minuten, die jetzt noch übrig bleiben. Ich versuche es kurz anzureißen. Was wir brauchen, ist ein Imagewechsel. Das heißt, wir müssen in der Öffentlichkeit irgendwie dafür sorgen, dass wir mit anderen Themen, mit anderen Auftritten, mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Fenstern, wenn ich es mal so sagen darf, in Verbindung gebracht werden. Das habe ich versucht zu machen. Das ist mir nicht immer gelungen, wie zuletzt auf der Republika. Das war ein Fail, das tut mir auch leid. War anders geplant. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr deutlich aufgezeigt, inwieweit sich die Republika von einem Bloggertreffen wegentwickelt hat, was mir dann letztendlich auch eine gewisse Genugtuung gegeben hat. Aber ich versuche dafür zu sorgen, dass wir in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung nach außen sichtbarer werden. Das ist mit ehrenamtlichen Mitgliedern und einem Pressesprecher an sich schon eine Riesenherausforderung. Die Presseverteiler der Landesverbände müssen aktualisiert werden. Es gibt ganz viele alte Baustellen, die gelöst werden müssen. Pascal ist super fleißig und das Presseteam ist sehr klein. Insofern kann ich da nur sagen, das, was jetzt zurückliegt, ja, hätte besser laufen können, aber wir gucken nach vorne. Was die Bundestagswahlen geht, willst du mich irgendwie unterbrechen, Astrid? Ich höre dich immer wieder. Ja, ich dachte mir eigentlich, weil wir ja auf die Bundestagswahl jetzt und auf den Ausblick gehen, soweit ich weiß, ist ja eine Kampagne in Planung. Vielleicht kannst du zumindest schon so ein bisschen nebulös außenrum sprechen, kannst vielleicht auch Hinweise geben, wie man sich beteiligen kann, wie man sich einbringen kann. Okay, wir haben vor circa 2 Monaten angefangen, Ausschau zu halten. Also eigentlich haben wir schon im November Ausschau gehalten nach Designern, nach Leuten, die uns in der Bundestagswahlkampfkampagne unterstützen. Das hatte keinen Erfolg. Mittlerweile haben wir 2, 3 Leute, die uns von außerhalb unterstützen und da sind Sachen in Vorbereitung. Wir haben einen neuen Claim, wir haben einen Relaunch, der kurz vor der Vollendung steht. Wir haben eine neue Farbe. Wir wollen ein Bild nach außen geben in dieser Wahlkampfkampagne, was ein neues Bild der Piraten auch zeigt. Also, dass wir sagen, okay, wir haben uns hier verändert. Wir wollen frischer wirken. Wir wollen breiter aufgestellt sein. Das ist auch das, was ich nach außen kommuniziere, wo ich es auch nicht immer schaffe, alle mitzunehmen. Da bitte ich einfach um euer Verständnis. Das ist ein Wahlkampf und kein Wahlkuschel-Event. Wir dürfen uns nicht in die Karten schauen lassen und wir müssen gucken, dass wir mit Journalisten zum Beispiel auch ja, Situationen finden, wo die sagen, wir sind daran interessiert, was ihr macht, das weiß noch keiner. Wir wollen hier einen großen Aufschlag machen, damit wir die größtmögliche Reichweite erzielen. Und das heißt, dass wir ja, das alles so ein bisschen im Verborgenen vorbereiten. Ich weiß, das ist einmalig. Ich werbe aber darum, dass wir das ausprobieren. Ihr könnt mich gerne im Oktober abwählen, wenn ihr das alles scheiße fandet. Ich glaube aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bekomme sehr positive Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Netzwerken. Und ich weiß auch nicht, was ich da vorher jetzt bewusst drüber sagen will. Ich versuche in meiner ehrenamtlichen Vorstandszeit da irgendwie alle mitzunehmen. Es gelingt mir nicht. Das gebe ich auch offen zu. Das ist so einfach auch dem ja, diesem Konstrukt der ganzen Partei und unseren fehlenden Ressourcen geschuldet. Ja, okay. Ich habe wieder eine Redeliste. Im Pad steht der Bastian. Die anderen haben sich leider nicht im Pad eingetragen, von daher habe ich jetzt die Reihenfolge nicht ganz mitgekriegt. Da müsst ihr euch dann halt prügeln. Ich prügel mich gar nicht. Ich mache auch nicht die ellenlange Liste runter, die ich noch vorher aufgeschrieben habe. Keine Sorge. Ich fand das interessant, was Paki gerade gesagt hat, zur Ausrichtung und so weiter und so fort. Ich vermisse jegliche Strategie. Also eine Kampagne folgt einer Strategie und nicht umgekehrt. Und das vermisse ich tatsächlich. Überhaupt eine Kampagne, ja gut, gab es vielleicht mal, aber Strategie gab es noch nie. Also ich kann jedenfalls keine erkennen. Ich kann nur hoffen, dass es tatsächlich mal jetzt eine gibt. Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind eigentlich unsere wichtigen Dinge? Und ich hatte vorhin erwähnt mal was von Backoffice. Das ist natürlich so ein Schlagwort, schon klar. Du hast gerade, lieber Paki, was von ich bin jetzt ja auch nur ein ehrenamtlicher Vorsitzender und so. Das geht nicht. Du kannst jetzt nicht wirklich sagen, ich bin ehrenamtlicher Vorsitzender. Wie alle Vorstände, die auch hier anwesend sind, kann ich sagen, sind ehrenamtlich. Ja, das wissen die vorher, wenn sie sich auf den Job einlassen. Das ist halt der Struktur geschuldet. Aber was ihr tun könnt, ihr könnt ein Team versammeln und ihr könnt euch stärker machen. Notfalls finden wir auch noch ein paar Euro im Verlies, die da noch jemand bezahlen können. Aber nichts zu tun in der Hinsicht ist sträflicher Leichtsinn. Ihr kriegt das so nicht hin. Das sage ich einfach mal. Ihr kriegt das so, wie ihr es euch organisiert habt, wie ich es wahrnehme, nicht hin, dass wir professionalisiert tätig sind. Da würde ich gerne direkt drauf eingehen. Ja, Chris, kannst du ja sofort. Ich will nur, dass, wenn wir einen Imagewechsel hinbekommen, müssen wir tatsächlich eine Strategie dafür haben. Ich sehe keine. Es ist auch noch keine besprochen worden, in all den vielen Jahren nicht. Und das ist unser Problem. Das ist wirklich unser Problem. Und darauf bitte ich dich einzugehen. Wir hatten Ausschreibungen für die SG-Gestaltung, für Designer, für Audio, Video, Presse und allem Möglichen. Es hat sich keiner gemeldet. Ich arbeite verdammt nochmal, wo ist der Think Tank? Wo ist der Think Tank? Bastian, bitte, ja? Genau, wo ist der Think Tank? Jetzt genau. Mal ein bisschen runterfahren. Ich weiß, das ist ein emotionales Thema, aber ich habe auch noch eine relativ volle Redeliste. Ich habe jetzt als nächsten Mac Burns, danach habe ich den Reinhard aus dem KV Duisburg. Und wie gesagt, die anderen haben sich nicht ins Pad eingetragen. Und da habe ich jetzt natürlich ein gewisses Problem, die dann auch so ranzunehmen. Ich mache jetzt meine Redeliste aus dem Pad. Wir haben noch 7 Minuten knapp. So, guten Abend, hallo allerseits. Ich betrachte das, ja, es ist einfach scheiße gelaufen. Wir müssen uns ein bisschen aufrappeln. Und ich möchte, dass wir tatsächlich ein bisschen andere Piraten auf dem Globus betrachten, wo die Erfolge eingefahren haben und wieso. Und die haben nicht diese Hype, das wir gehabt haben, sondern die haben auch neue Themen gewidmet. Und wir sollten wirklich das da genauer hinschauen und wirklich Feedback bekommen, dass wir das auch ähnlich umsetzen. wenn wir so ein Image recognize. Es gibt so viel Diversität in den Piraten weltweit. Es ist alles so regional bezogen und es ist Wahnsinn, was auf der Welt gerade, Piratik, was passiert. Wir sind nur in Deutschland und viele haben diese Tunnel Vision oder diese Pferderennblick mit dem Klappenscheuklappen und sehen nur Deutschland. Piraten ist eine weltweite Bewegung und wir sind weltweit gut unterwegs. Blicke hinaus in die piratische Welt, das ist riesig. Da ist viel los und wirklich viele positive Sachen. Da müssen wir ein bisschen wirklich ein größerer Horizont im Blick haben, als nicht nur Deutschland. Dass wir hier auch erfolgreich, wir müssen diese positive Erfahrung, was jetzt aktuell sind, mit aktuellen Themen, zurückbringen nach Deutschland und das auch hier anpacken. Okay, danke schön, Micky. Dann wären wir hier bei Reinhard. Ja, guten Abend, Reinhard aus Duisburg. Werden die sozialen Themen auch in den Vordergrund gestellt oder sind da wieder Schmuddelthemen? Kannst du mal erklären, was Schmuddelthemen sind, bitte? Ja, ich meinte mehr so in den Hintergrund gestellt. Das Schmuddelthemen habe ich mal so rausgerutscht, Entschuldigung. Also ich erwarte eigentlich so ein bisschen, dass die sozialen Themen mal etwas mehr in den Vordergrund gestellt werden, sodass wir nicht als eine Themenpartei mehr interpretiert werden, sondern wir haben auch soziale Themen drauf. Hast du mitbekommen, dass wir uns sozialliberal schimpfen neuerdings? Ja, das kann ich so noch nicht so. Ja, ich kann das zwar nicht erkennen in unseren Themen, das ist das Problem. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich würde mal vorschlagen, wir bleiben beim Sachlichen, beantworten die Frage und gehen dann weiter. Ich würde dich gerne dazu bitten, Rainer, wir sind ja auch schon seit meiner Zeit im Landesvorstand in NRW in Kontakt, haben damals versucht, ein AK-Arbeits- und Soziales aufzubauen. Setz dich doch bitte mal mit dem Thorsten Sommer in Verbindung und wenn ihr was auf Bundesebene habt, setzt euch bitte mit mir oder dem Pascal in Verbindung. Der Kontakt ist presse@piratenpartei.de. Wenn ihr einen Beitrag habt, schickt den uns, nehmt Kontakt mit uns auf. Nein, soziale Themen sind bei uns gesetzt und da wird mir keiner widersprechen. Gut, mit Dose habe ich ja jetzt 2 Jahre zusammengearbeitet. Entschuldige bitte, Reinhard. Ich habe noch mehr Leute auf der Redeliste und eine Konversation können wir jetzt im Moment nicht machen. So, ich mache jetzt einfach mit Michael Berndt weiter. Nein, ich glaube, die Reihenfolge war Thomas, Wiegbold und dann habe ich noch eine kurze Bemerkung. Okay, dann Thomas. Ich weiß nicht, ob wir dann noch zu dir kommen, Michael, aber macht nichts. Thomas. Herr Gansko, ans Mikro bitte. Du solltest... Ich stand nur noch drin. Sorry, ich nehme mich raus. Oder ich nehme mich selber raus. Ja, dann Wiegbold. Ja, also ich finde das ja, auch diese Moderation hier ganz schön. Also letztendlich, glaube ich, dieses Zentrierungsgedanke oder auch die Zentrierung der Organisation als große Institution, genauso wie was vorhin gesagt wurde, also eine Art Zentralpartei zu bauen und sag mal andere Belange in den Hintergrund zu stellen, halte ich für fehl am Platz. Genauso wie halt diese Themenfindung Richtung, sag ich mal, BGE, halte ich auch fehl am Platz, im Grunde genommen. Man kann es mitmachen. Man kann es auch nicht, wenn wir eine Partei der persönlichen oder besser gesagt individuellen Freiheit sind, letztendlich sind wir auch nicht unbedingt links, sondern wir sind eigentlich konservativ im weitesten Sinne, je nachdem, wie man sich da entsprechend rechts oder links bezeichnet. Ja, ich finde auch diese Richtungsdiskussion führt zu gar nichts. Ja, was ich einfach bemängeln will, ist, dass Leute, die was machen wollen, permanent letztendlich irgendwie eingespannt werden oder einen drüber kriegen, ja. Und das ist genau der Punkt, wieso erstmal immer weniger Leute mitmachen oder mitgemacht haben in der Vergangenheit, sagen wir es mal so, ja. Und jetzt wundert man sich, wieso kann man keine Freiwilligen mehr rankriegen. Dann denke ich durchaus, dass auch ein globales Thema insgesamt die Digitalisierung ist, weil die hält nun mal nicht an Grenzen an. Und die Digitalisierung als Thema ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil da fällt alles rein. Die Digitalisierung der Gesellschaft, ja, oder der Wirklichkeitswelten in der Gesellschaft, jetzt auch die digitale Agenda bezeichnet, betrifft alles, ja, selbst Papierprozesse. Es geht da nicht nur um Elektronik. Es geht um die Diskretisierung der Prozesse in der Gesellschaft, ja. Und da sind alle betroffen und das weltweit. Und ich denke, das ist ein sehr starkes Thema, das wir viel mehr erreichen könnten und was auch nicht ein Monothema ist, ja. Und um mal aufs BGE zurückzukommen und auf soziale Themen. Ich meine, da gibt es genug Parteien, die auch sich links nennen, ja. Und da braucht man jetzt nicht gegen anreden, weil die sind argumentativ da stärker. Ich denke, man kann das Thema ändern. Man könnte Richtung eines digitalen Auskommens diskutieren. Ja, das kann man aber dann später mal weiter ausführen, dass man da gewisse Begrifflichkeiten verändert. Und ich glaube einfach, dass wir auch diesen Mythos einer normalen Partei oder auch die Professionalisierung einer normalen Partei sehr schädlich war, weil die Leute die Piraten gewählt haben, meiner Meinung nach, weil wir einfach anders waren. Ja, und diese Normalisierung, ja, die stattgefunden hat, werden wir nicht wieder zurückdrehen können im weitesten Sinne. Es wird sehr schwierig, auch durch eine neue Kampagne das zurückzudrehen. Also letztendlich muss man auch mal die Leute wieder machen lassen und vor allem, man muss auf die Mitglieder schauen, Mitgliederstärke, weil sonst hat die Partei auch keine Power, selbst wenn sie Parteifinanzierung in beschränktem Maße kriegt. Danke. Ein großes Dankeschön an Wigbold. Du bist der Erste, der heute dieses Wort Digitalisierung überhaupt gebracht hat. Ich denke, das ist das, was nämlich auch fehlt. Und wir sollten uns meiner Ansicht nach überlegen, ob wir Politik machen, um Stimmen zu bekommen, oder ob wir Stimmen für unsere Politik interessieren wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied dabei noch. Dankeschön. Ja, ich danke dir und ich fürchte fast, wir sind jetzt am Ende. Die Stunde, die wir haben, ist um. Ich bedanke mich bei Alex, bei Christos, bei Paki, bei Carsten und bei Thomas dafür, dass sie sich die Stunde Zeit genommen haben für uns. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und allen Beteiligten für die sehr lebhafte Diskussion. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich mache die Aufnahme jetzt aus. Danach könnt ihr dann ja auch noch weiterreden.